sing Tieter Frühling, schraub dem Raben seine Nassahne. Toten Zetern zynisch, halb Gewissen, halb Verdacht. Meineswegen bin's gewesen, wenn du meinst, ich bin schuld. Geizig, Herz und nichts als Spesen, hab nix dafür und nix dagegen. Meinetwegen, meinetwegen glänzt der Regen, meinetwegen Sonnenschein, meinetwegen nichts Vergebens, meinetwegen soll es sein. Meinetwegen niemand hängen, meinetwegen morgen sein, meinetwegen wird sich legen, meinetwegen. Sonntagausflug hab ich ne Wahl. Ich würd ganz gerne schlafen und der Rest ist mir so scheiß egal. Meinetwegen zum Chinesen, vielleicht einen Blumenstrauß oder einfach mal zu Hause. Hab nichts dafür und nichts dagegen. Meinetwegen, meinetwegen glänzt der Regen, meinetwegen Sonnenschein, meinetwegen nichts vergebens, meinetwegen soll es sein. Meinetwegen niemand hängen, meinetwegen morgen schau, meinetwegen wird sich legen, meinetwegen. Meinetwegen.